Ja. Ich weiß Bescheid. Vergesst nicht, wie ihr wolltet, dass ich scheitere. Heute seid ihr hier nur wegen meinem Hype. Ja, nur zur Info. Ja. Ey. Digga, hab bis heute nicht gesigned. Stay high, ja, ich schaffe es alleine. Nur zur Info. Nur zur Info. Nur zur Info, ja, ich acker schon seit 10 Jahren. Nein, da war noch keiner von euch da, Digga. Nur zur Info. Wisst Bescheid. Ey. Waren hot, rich, Digga, hatten nichts. Heute bin ich rich, rich, ja. Schon beim Dealer wegen Sucht. Heute bin ich die Quelle, wenn du brauchst, ja. Damals war mir kalt, hatte null. Heute chill ich in einem aufgewärmten Pool, ja, nur zur Info. Meine Ex hat mich verlassen, meinte nein, ich werd's nicht schaffen, nur zur Info. Ich geb ihr jeden Tag, mach die Bitch zu einer Info. Zu viel Geld auf der Bank, zu viel Drip, ja, wir sind so deutsche Rapper, alle gleich. Dicker, eklig, so wie Inzucht, nein, keiner, der mich inspiriert, keiner gibt mir Input. Meine Freunde, ja, entwickelten auf einmal alle Missgunst, denn ich zahle mit 500 Sacks und keiner, Dicker, stimmt so, ja. Mein Papa meinte, Sohn, werde bloß kein Nichtsuff, nein. Heute bin ich rich, aber rich, rich, rich, rich, nur zur Info.